vor 90 Jahren gründete Genosse Kim Il-sung den Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, eine revolutionäre Organisation des ZUZETIPs. Aus diesem Anlass gab es am 16. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine zentrale Veranstaltung. Kim Jong-nam, Hwang Byung-so, Choi Ryong-hae und weitere führende Kader der Partei, des Staates und der Armee, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Parteileitungsorgans in der Stadt Pyongyang, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen, die Mitarbeiter der Organe, Fabriken und Betriebe in der Stadt Pyongyang, die verdienstvollen Aktivisten und die Hinterbliebenen der revolutionären Gefallenen nahmen an der Veranstaltung teil. Kim Yi-nam, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, hielt ein Referat. Er unterstrich, Kim Il-sung habe am 17. Oktober 2015, 1926 mit einer grandiosen Konzeption einen neuen Weg der koreanischen Revolution zu bahnen, den Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, eine avantgardistische Organisation des neuen Tipps, gegründet. Es sei eine historische Erklärung des feierlichen Beginns der koreanischen revolutionären Sache und ein Ereignis gewesen, das bei der Gestaltung des Schicksals der Nation eine grundlegende Wende herbeigeführt habe. Dank der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus sei der revolutionäre Kampf der Koreaner in ein neues Zeitalter der Geschichte eingetreten, wo sie sich von allerlei überholten Strömungen wie der Kriegertum und dem Dogmatismus verabschiedet hätten und mit ihrer eigenen wichtigen revolutionären Linie, Strategie und Taktik, gestützt auf die Kraft der Nation, siegreich vorangeschritten seien. Die koreanische Revolution, die mit der Gründung des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus begonnen habe, habe unter der herausragenden und bewährten Führung der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il trotz aller Schwierigkeiten ihre Traditionen standhaft verteidigt und einen siegreichen Weg zurückgelegt. Die Sache für Parteiaufbau und Revolution, begonnen mit dem Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, befindet sich heute, dank der Führung von Genossen Kim Jong-un, in einer neuen Ära der großen Fortsetzung und des Wandels. Alle sollten sich im festen Zusammenschluss um ihn für die glänzende Vollendung der koreanischen revolutionären Sache, begonnen mit dem Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, tatkräftig einsetzen, so der Referent.